herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Uncasts, Episode 248, zugetextet. Ja, diesmal jede Menge Community-Zuschriften. Wow, unglaublich. Und deswegen ist auch gleich dann das Thema von der Community mal bestimmt worden. Dann natürlich auch wieder ein paar News. Ganz so viel gab es die Woche eigentlich nicht, ne? Es ist gerade so eine Durststrecke, habe ich das Gefühl, ne? Aber die App der Woche ist dann mal wieder was Außergewöhnliches. Ich hoffe, dass es auch für einigermaßen viele Leute interessant ist. Ja, naja. Okay, ihr werdet es sehen. Ja, beim Thema das ist so eine Sache. Eigentlich wollte ich das ja gar nicht in der nächsten Zeit nochmal aufgreifen, weil ich in den vor glaub, 5, 6, 7 Podcasts hier ausführlich darüber mich ausgelassen habe, schon zwischendurch auch mal so ein bisschen, immer mal wieder. Aber wie gesagt, in der Community besteht da offenbar nochmal Bedarf, das Thema zu behandeln. Und zwar geht es um Messengers. Ja, Messenger, die eben wie WhatsApp beispielsweise, Hangouts und so weiter und so weiter. Und da gibt es nämlich noch einiges zu behandeln. Ja. Ich lese hier mal das, was der Volker geschrieben hat, einfach mal erstmal vor, damit ihr so Orientierung habt. Und wie steht es um die Themen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und Open Source? Ist wohl bei Telegram, so wie ich verstanden habe, gut gelöst. Und jetzt mache ich es mir mit dieser bequem, was ja absolut sinnvoll ist, wegen des Zeitargumentes und Gläsern, was ich ja nicht möchte. Welch ein Dilemma. Und dann kommt ja noch hinzu, kaum einer nutzt Telegram, nur wenige Threema und gefühlt alle nutzen WhatsApp. Ja, da ist man wirklich an einem Punkt angelangt, wo sich Resignation breit macht, ganz einfach. Ja. Ich werde WhatsApp nicht benutzen. So viel steht fest, weil es zu unsicher ist, zu viele Sicherheitsrisiken birgt und auch noch einer Firma gehört, nämlich Facebook, der ich überhaupt nicht vertraue. Ja, dann würde ich lieber mein Leben noch Google vermachen als Facebook, weil Facebook hat sich immer und immer wieder gezeigt, wie sie mit Daten umgehen. Ich unterstelle keinerlei böse Absichten, ja, aber es ist, der Bogen ist da mehrmals überspannt worden, und es sind viele Gründe, die man jetzt eben anführen kann. Auf jeden Fall ist Facebook für mich nichts und ebenso wenig WhatsApp dann das, auch nicht nur deswegen, sondern auch schon vorher mit den haarsträubenden Sicherheitsproblemen, die da schon immer vorhanden waren, ja. Ja, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und Open Source. Also Open Source ist meiner Meinung nach nicht diskussionswürdig. Das ist ja eine feste Größe, die sich überall durchgesetzt hat, aus einem ganz einfachen Grund, weil es eben transparenter ist. Gerade in der Sicherheitstechnologie sitzen momentan sogar große Firmen und auch Regierungen auf Open Source, weil ansonsten nicht genug Kontrolle herrscht über die möglichen Programme, über die Apps und so weiter und so weiter. Also das ist ein Muss, ganz klar. Keine Closed-Source-Software kann sicher sein. Per se nicht sicher sein. Ja, weil man es nicht kontrollieren kann, was überhaupt abgeht bei dieser Software. Also da, das kann man mal außen vor lassen. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, tja, das ist natürlich ein Problem. Immer mal wieder taucht ja auch bei Google dieses Ende-zu-Ende-Problem auf und immer mal wieder liest man in der Presse, dass Google vorbereitet, eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu machen, und gleich darauf kommen dann eben auch Regierungen und Sicherheitsbehörden, die dann sagen, halt, nein, das geht so nicht. Da sind wir ja schutzlos den Verbrechern ausgeliefert. und deswegen macht es nicht. Vielleicht deswegen, vielleicht aber auch aus ganz anderen Gründen, die werde ich jetzt auch gleich nochmal ansprechen, hat sich die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in der Form, wie wir es gerne hätten, also sicher, nicht durchgesetzt. Das Problem ist, sind einmal das, was ich schon mal angesprochen habe, bei sicheren Messengern, dass die Community, die für solche Messenger eben verantwortlich sind, weil das können, wie gesagt, ja nur Open-Source-Messenger sein, Open-Source-Apps, Programme, dass die halt oftmals nicht einschätzen können, wie unbedarft die Nutzer tatsächlich sind. So stellt es für die meisten eine unüberwindbare Hürde dar, einen Usernamen einzugeben, um mit jemandem zu chatten. Das ist in der Tat ein Riesenproblem. Oder einen Server, ja, eintragen, mit dem man kommunizieren möchte, ist für die meisten absolut unüberwindbar, diese Hürde. Das heißt, wir brauchen einen Messenger, der alles automatisch macht und dennoch sicher ist. Das würde gehen, aber es ist eben nicht das, was die Community, die sowas programmiert, wartet und auch, sagen wir mal, propagiert, dann tatsächlich interessiert. Ja, für die ist es alltägliches Brot, einen Server einzutragen und einen Usernamen. Ja, natürlich ist es klar, dass man den Usernamen, was soll denn das Programm wissen, mit wem man sprechen will, ne? Ja, und dann kommt WhatsApp. Install. Ja, und dann ist es drauf. Und das Telefonbuch wird ausgelesen, was natürlich absolut unmöglich ist. Das ist untragbar, aber es wird ausgelesen. Und anhand von den Nummern werden die Leute identifiziert, ob da schon WhatsApp installiert ist. Und wenn ja, dann kann man mit denen über WhatsApp chatten. Bumm. So einfach ist es. Und so einfach muss es gehen. Ja? Das mit diesen, mit dem Abfragen des Telefonbuchs, ich glaube, da kommt man auch nicht drum herum. Sicherheit hin, Sicherheit her. Da kommt man nicht drum herum, wenn das auf einer vertrauenswürdigen Basis passiert, zum Beispiel auf dem Telefon, nicht auf dem Server von der anderen Firma, ist es, glaube ich, auch soweit okay. Das sind aber ein paar Probleme, aber das will ich jetzt nicht weiter vertiefen. Ja. Also für dieser habe ich übrigens nur wenig Zeit gehabt, um jetzt mal da den Sprung dazu zu machen, zu dem eigentlichen Problem mit den Messengern. Kann ich jetzt noch nicht viel dazu sagen. Ja, das ist eine komplizierte Geschichte meiner Meinung nach. Und deswegen gleich vorneweg, für die meisten wird es nicht interessant werden. Ja, diese App. Einfach so. sag ich knallhart. Ja, weil es gibt sehr gute Multi-Messaging-Apps, wie beispielsweise wie heißt es nochmal, Trillion, ja, oder IM Plus. Die Dinger können fast alles, Hangouts, Jabba X, MPP, also ja, alles Mögliche, wunderbar. Aber ja, genau eben diese genannten Probleme. Messenger, sichere Messenger ist auch ein Thema, wo ich keine Konzessionen machen kann, wenn es um die Server wiederum geht. Ja, und da ist auch gleich ein Problem, zu dem komme ich dann auch nochmal und da weiß ich auch noch, wie man das lösen soll. Aber für die Leute, die wirklich Sicherheit brauchen, wäre das zumindest mal akzeptabel. Und das heißt, ein offenes Protokoll, Jabba, soweit so gut. Freie Serverwahl, so, da versagen die meisten. Und OTA, so. Sobald ein Server genutzt wird, der irgendwo in den USA steht, ist das schon mal äußerst schwierig. Und auch sonst, wenn der Server vorgegeben ist, kann man da nicht hundertprozentig so agieren, wie man das eigentlich gerne möchte. Bei Jabba, also XMPP und OTR, kann man ja einen Server auch frei wählen und das bedeutet, dass man zum Beispiel auch einen lokalen Server wählen kann. Lokal meine ich jetzt in der Umgebung, ja, und die Route verfolgen, die Daten nehmen. Ja, meistens sind die dann erfreulicherweise kurz. Das heißt, die geht nicht rund um den Erdball, um dann zu dem Server zu gelangen. Ja, und dann, selbst wenn die Daten verschlüsselt sind, machen die eine Riesenreise. So nicht. Ja, das ist nicht der richtige Ansatz. Von daher konnte ich mich nie dazu durchringen, sowas wie Threema zu nutzen oder Telegram. Ja. Secure Text wird von Snowden empfohlen. Aber auch hier stellt sich natürlich dann diese Frage nach den Servern. Ja. Weiterhin ist ein Problem, und also das um das mal erst zu Ende zu bringen, deswegen kommt nur Jabba und OTR oder ein ähnliches sicheres System mit freier Serverwahl. OTR ist deswegen besonders sicher, weil die Schlüssel konversationsbezogen sind. Ansonsten kann man die Sachen komplett vergessen. Wenn also ein Programm, möglicherweise nicht mal Open Source, gar nicht die Spezifikationen naheliegt oder einfach nur das Wort gibt, so und so wird es gemacht, das reicht nicht, ja. Ein Schlüssel, der verwendet wird und nicht permanent gewechselt wird, ist nichts mehr wert. Der ist knackbar, vor Geheimdiensten sowieso nicht sicher, und auch ansonsten ist er nicht vertrauenswürdig. SSL ist eine Mär, das hat man jetzt deutlich gesehen durch die NSA-Spionage-Affäre und auch GCAQ, also in Europa. Dagegen kann man sich kaum wehren, außer man benutzt eben eine andere Verschlüsselungsmethode oder eben ein OTR-Verfahren, beziehungsweise mit dieser sogenannten Perfect Forward Secrecy. Ist zwar auch nicht 100%, weil nichts 100% sicher ist, aber wesentlich sicherer. Auf das kann man sicher noch vertrauen. Ja? Nicht vertrauen kann man darauf, wenn einfach nur ein Schlüssel verwendet wird für alle Konversationen. Das ist unglaublich, der Schaden, der da entstehen kann, wenn dann so eine Agentur an eine Firma herantritt und die dazu zwingt, den Schlüssel herauszugeben, auch den Masterkey herauszugeben. Es sind alle Konversationen, sind dann eben entschlüsselbar und deswegen nicht akzeptabel. Bei OTR wird sitzungsabhängig den Schlüssel geändert. Das heißt, selbst wenn ein Schlüssel kompromittiert wird, kann man nur einen winzigen Teil der Konversation dann sehen, also der ganzen Nachrichten, die man übertragen hat, und sonst nichts. Und das ist ganz, ganz wichtig auch. So, und da scheiden eben auch mal alle anderen Programme schon mal aus. Ganz einfach. Bleibt also Jabba und XMPP. Und warum das eben ausscheidet, einmal natürlich wegen der Kompliziertheit der Einrichtung, das könnte man ändern, da sind die Programmierer gefragt, ja, die geben einen Furz darauf, Entschuldigung, dass es mal knallhart so sage, und selbst auch Reaktionen von solchen Programmierer oder Programmierstudios fallen eher enttäuschend aus, ja. Ergebnisse gibt es keine, und deswegen hat der Messenger ein Problem. Ja, ein Problem wird man allerdings so einfach nicht lösen können, bei der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ich finde, das ist auch etwas, wo man tatsächlich in Betracht ziehen muss, und das ist die Verwaltung der Nachrichten auf den Geräten. Das Problem ist, wo ich oft schon hatte, dass zum Beispiel bei der sicheren Übertragung von verschlüsselten Nachrichten immer wieder es vorkommt, dass die Geräte sich nicht untereinander verständigen können. Das heißt, dass das Aushandeln eines Schlüssels nicht funktioniert. Der schlägt fehl, und dann kommen die Nachrichten beim Empfänger nicht an. Sogar oftmals noch nicht mal mit einer Benachrichtigung, dass eine Nachricht versucht wurde zuzustellen und es nicht geklappt hat, sondern einfach so, die passiert einfach gar nichts auf dem Gerät. Das hatte ich sehr oft. Ja. Und gleichzeitig ist es auch das Problem, dass zum Beispiel Konversationen, die man gerne behalten möchte, archiviert haben möchte, dann einfach auch tatsächlich nur kompliziert zu speichern sind auf dem einzelnen Endgerät. Die muss man dann exportieren. Meistens sind dann die Formate auch noch sehr exotisch, ja, so dass man eben am Schluss mit einer Datei hier hat oder eben hängen bleibt, die für normale Menschen so nicht zu lesen sind. Ein Parser gibt es für die wenigsten Programme und somit hat man dann einen Haufen Datenmüll. Und das ist ein Problem, das sollte man nicht so einfach abtun, denn viele Leute wollen schon sogar in ihren Konversationen suchen, ja, was hatte ich nochmal gesagt, was hatte ich nochmal besprochen, ach, der hat mir doch die Telefonnummer dort gesagt, Moment, jetzt muss ich mal gucken, zu dem und dem, gibt dann den Suchbegriff ein und zack, ah ja, da ist die Nachricht, da ist die Chatnachricht, zum Beispiel geht es so bei Hangouts, ja, und das ist natürlich klar, klippenklar, das geht nicht mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Und das ist auch meiner Meinung nach ein großes Problem und ein Grund, warum Google immer noch nicht mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung arbeitet, beispielsweise mit Google Docs etc. Und das sind nämlich Probleme, da traut man sich nicht drüber zu sprechen, weil es keine wirkliche Lösung dafür gibt. Wenn ich jetzt bei Google Docs alle meine Dokumente habe und die sind alle Ende zu Ende verschlüsselt, ja, wie soll dann Google dann suchen in der Cloud nach bestimmten Begriffen? Das geht ja nicht. Das sind ja verschlüsselt. Also müsste quasi das eigene Gerät, weil es ja Ende zu Ende verschlüsselt ist, müsste das eigene Gerät alle Daten quasi entschlüsseln, durchsuchen und dann das Ergebnis ausspucken. Das ist nicht möglich. Also müsste der Nutzer von vornherein wählen, ich möchte null Komfort, möglicherweise finde ich gar nichts mehr, ja, aber ich möchte die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung haben, ja, und muss dann durchklicken. Das ist wirklich ein Problem. Ja. Ich bin zwar der Meinung, dass es für sowas wie Google Docs durchaus vernünftige Lösungen geben würde, mit einer Verzeichnisstruktur etc. etc. Das würde gehen, aber für Messaging und suchen innerhalb von Mails und also Mails, die jetzt nicht lokal gespeichert sind, sondern die eben in der Cloud liegen, ist das so nicht machbar. Ja? Ich habe auch viele Messaging-Programme, die sehr sicher sind mit der Übertragung, Jabber OTR eben nutzen, dann aber die Dateien auf dem Gerät im Klartext ablegen, genau deswegen, damit man sie durchsuchen kann. Zumindest nochmal die Daten, die man im Gerät noch gespeichert hat, dass man die wenigstens nochmal durchsuchen kann oder durchsehen kann. Ja, ansonsten müssten ja alle Schlüssel gespeichert werden und dann jeweils, also das geht einfach nicht, ihr seht schon, wohin das führt. Das heißt, die Datei muss dann bestenfalls neu verschlüsselt werden mit einem festen Schlüssel, den das Programm dann eben nutzen kann, oder wie es eben die meisten Programme machen, die Daten im Klartext als Textdatei auf das Gerät speichern. Ja. Und das ist eben auch wieder ein kleines Problem. Also Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist die Lösung und das Problem zugleich für Messaging. Und der Stand ist mal jetzt ganz einfach so. Ja. Sichere Apps oder sichere Messaging-Apps haben sich nicht durchgesetzt. Ich habe resigniert. Ja, muss ich sagen, oder ich resigniere davor, weil es zu viele Probleme gibt, wo ich auch nicht mehr die Leute dazu kriegen kann, dann zu sagen, nutzt das, ja. Es sind zu viele Probleme, die das verhindern. Zum Beispiel größtes Problem ist eben die Zuverlässigkeit bei dem Aushandeln des Schlüssels zwischen den Geräten, ja. Es darf nicht sein, dass eine Nachricht verloren geht. Noch nicht mal eine darf verloren gehen. Aber wenn das dann permanent, also öfters passiert, so alle paar Tage ein, zwei Nachrichten nicht durchgehen, ist das nicht akzeptabel. Und solange dieses Problem eben nicht gelöst ist, kann man das nicht empfehlen. Das wäre zwar lösbar mit einem ganz einfachen Rückprotokoll. Programm A sagt, ich habe die Nachricht lesbar bekommen, zack, und das Programm oder die App, das die Nachricht verschickt hat, empfängt die Nachricht und sagt, ja, wunderbar, zack, und zeigt es dem Benutzer an. Ja, dann ist zumindest mal eine kleine Sicherheit. Aber was momentan angezeigt wird, ich weiß es nicht. Ja, ich krieg angezeigt, Nachricht wurde komplett verschickt, wurde komplett empfangen, ja, und der andere hat die Nachricht nie bekommen. So. Also stimmt da was nicht. Da muss einfach zumindest mal eine Checksumme zurückgesendet werden, das muss überprüft werden, und nur dann darf die Nachricht als verschickt angezeigt werden. Und ja, also wie gesagt, das ist ein Problem. Und eben das Problem mit der Suche und für die Nutzer eben, um das überhaupt zu benutzen, das Problem mit der Einfachheit. Also, was bleibt, wenn Leute etwas Einfaches nutzen wollen, kann ich momentan Hangouts als einziges empfehlen. Nein, ich empfehle es nicht. Nutzt nicht Hangout, weil das ist nicht sicher. Ja? Aber es ist noch das sicherste von den nicht sicheren Programmen, die einigermaßen easy, einfach zu nutzen sind. Warum das? Weil Hangouts von jedem Android-Gerät genutzt werden kann. Auch für iPhone gibt's Hangouts, wobei da Hangouts, ja, oder Hänger zumindest mal das Programm ist, ja. Weil offenbar gibt's da Probleme mit der Benachrichtigung auf dem iPhone. Ja. Aber gut, egal, auf jeden Fall gibt's die gibt's die App zumindest mal. Und man kann es auch im Web benutzen, über Google Plus beispielsweise. Ja, da ist eben auch Hangouts machbar. Sollte also für jeden nutzbar sein. Und für die meisten ist es sowieso schon vorinstalliert. Wenn sie das Gerät kaufen, ist es drauf. Ja, ein Google-Account muss man bei den normalen Geräten mit Android sowieso einrichten. Das ist eigentlich Standard. Das macht man normalerweise auch. Und dann hat man zumindest mal eine App. Also Millionen von Leute haben übrigens die Hangouts-App im Hintergrund laufen und wissen es gar nicht, dass man darüber Nachrichten kriegen kann. Einfach mal anfragen, ja, bei den Leuten, und die müssen eigentlich gar nichts machen, die müssen nur die Google-Mail-Adresse rübergeben, die sie vielleicht mal eingerichtet haben und gar nicht nutzen, weil sie sagen, Google, ja. Aber die haben eine eingerichtet, beim Android-Gerät einrichten, und einfach die mal erfragen, ja, geben lassen, zwingen, ja, du gibst mir jetzt die Adresse, ja, und dann kann man die auch erreichen. So. Deswegen, ist das das Einzige, was noch gegen WhatsApp anstinken kann. Das sage ich ganz klar. Ja. Empfehlen, wie gesagt, kann ich so nicht, zumindest nicht aus von der Sicherheitsperspektive her, denn die Daten liegen auf Google-Servern und sind zugreifbar von Regierungsstellen ohne Probleme. Und deswegen muss man da ein großes Fragezeichen setzen, ob man das macht oder nicht. Ja, Resignation. Es tut mir leid. Ich kann sonst nichts anderes sagen. Ja, und deswegen ist Hangouts immer noch das Bessere von allen Übeln, ja, die es momentan gibt, weil es als einziger zumindest mal noch entfernt genutzt wird. Ja. Jetzt mögen vielleicht einige sagen, der Facebook Messenger wird auch noch stark genutzt, weil es so viele Leute gibt, die Facebook nutzen. Aber auch da sage ich mal, der muss installiert werden, ja, während Hangouts oftmals eben schon installiert ist. Die Leute wissen es nur eben nicht und nutzen es deswegen nicht, aber sie könnten es nutzen. Und manchmal wirkt es Wunder, wenn man denen sagt, hier, ne, guck mal. Ja, damit lasse ich das auch mal gut sein, damit ich würde euch lieber was Erfreulicheres sagen, deswegen komme ich mal zu den News. Da sind vielleicht so ein paar erfreulichere Sachen drin, zum Beispiel, dass man in Großbritannien, als ob das für uns sehr wichtig ist, aber egal, in Großbritannien kann man jetzt mit dem Carrier EE Wi-Fi-Anrufe tätigen, und das ist für Leute in einem Gebiet, dessen Wohnung in einem Gebiet liegt, das nicht sehr gut versorgt ist mit 3G oder 4G, dass sie dann trotzdem ihr Telefon noch benutzen können. ein Problem, das ziemlich weit verbreitet ist. Ja, ich kann da auch ein Lied davon singen. Ich kann nicht in allen Räumen telefonieren, ja, und das, obwohl ich in der Stadt lebe. Ja. Aber noch schlimmer wird es zum Beispiel in verschiedenen Gebäuden, die einen Wärmeschutz haben, auch an den Fenstern, und da wird oftmals die die Mobilfunksignale so stark abgeschirmt, dass gar nichts geht. Da hilft jetzt dieses Wi-Fi-Calling. Ja, ich hoffe, dass das hier bei vielen anderen Firmen auch bald eingesetzt wird. Damit kann man nämlich eine regelrechte Telefonverbindung über Wi-Fi aufbauen. Und dass das natürlich vom Service-Provider unterstützt werden muss, ist ja wohl klar. Und auch nur einige Telefone werden unterstützt. Zurzeit nur das Samsung Galaxy S6 und das S6 Edge, die eben zusammen mit diesem Carrier die Möglichkeit bieten. Hintergrund ist natürlich der, dass im Netzwerk gemeldet werden muss, das Telefon ist erreichbar, ja, und dann muss eben die normale Telefonie auf das Datennetz per Wi-Fi geroutet werden, und das geht natürlich nur, wie gesagt, einmal mit dem entsprechenden Gerät und mit der Zusammenarbeit von dem Carrier, von dem Netzbetreiber. Ja. Der Anfang ist damit aber in Europa gemacht, und wie gesagt, ich hoffe, dass sich das noch weiter verbreitet, hoffentlich auch schnell, denn die Probleme sind häufiger anzutreffen, als man denkt. Übrigens, das Samsung Galaxy S6 bekommt ein schlechtes Rating bei ifixit.com. Es ist nämlich extrem schwierig zu reparieren, sprich auseinanderzubauen und Teile zu ersetzen. Die sind da verzweifelt, offenbar. Nun stellt sich natürlich die Frage, ob das ein großes Problem darstellt für die meisten Nutzer. Wohl eher nicht, denn kaum einer macht sein Gerät auf, sondern der lässt es einfach reparieren. 3 von 10 Punkten bekommt eben das Galaxy S6 Edge zum Beispiel nur. Aber ja, wie gesagt, viele werden ihr Gerät sowieso nicht aufmachen. Die meisten, wenn sie es aufmachen, können sie es auch nicht mehr zusammensetzen. Egal wie viel, auch bei 10 von 10 geht es wohl nicht mehr. Aber die Werkstätten und insgesamt das System ist natürlich zu hinterfragen, denn das bedeutet auch für die Werkstätten, dass weniger repariert werden kann und ausgetauscht werden muss. Inwiefern das dann eben ressourcenbelastend ist, das kann man sich ja leicht ausmalen. Wenn alles nur noch getauscht werden muss, ist die Frage, was macht dann Samsung, was kann Samsung mit den Geräten noch anfangen? Für die Umwelt wäre natürlich ein Gerät wesentlich besser, dass man komplett wunderbar schön und einfach reparieren kann. Teile, die auch häufiger kaputt gehen, wie das, zum Beispiel das Display, problemlos austauschbar sind. Ja, und so weiter und so weiter. Damit wäre natürlich eine ressourcenschonende Reparatur auch möglich. Ja. Aber wenn dann nur noch ganze Blöcke ersetzt werden können oder vielleicht das ganze Telefon ersetzt werden muss, weil es selbst für eine Profi-Firma einfach nicht mehr rentabel ist, das zu reparieren, dann hat es auch schwerwiegende Konsequenzen eben für die Umwelt, weil dann eben viel Ressourcen verschwendet werden muss in einem normalen Recyclingprozess, wo das Telefon dann entsprechend enden muss, wenn es nicht mehr reparierbar ist, geht eben viel Energie verloren, wird eben viel, sage ich mal, die Umwelt belastet, ja, trotz dem Recycling. Natürlich immer noch besser, als wenn man das Teil ganz wegschmeißt, aber trotzdem. Und deswegen ist auch wirklich dann die Frage, was und wie sollte man das jetzt bewerten? Wie gesagt, für die Leute, die Angst haben, sie könnten jetzt ihr Gerät nicht reparieren, die brauchen sich da keine Gedanken zu machen. Die allermeisten Leute haben damit eh Riesenprobleme und lassen es eben reparieren. Umweltschutzmäßig müsste man da vielleicht nochmal genauer drüber nachdenken. Ja, HTC One M9 Plus Zuerst war ich froh, aber dann habe ich gehört, dass es vermutlich gar nicht nach Europa kommt. Ja, eigentlich schade, denn das M9 Plus hat ein 5,2 Zoll LCD-Display mit 2560 mal 1440 Spielpunkte Auflösung, also sage und schreibe 565 Pixel pro Zoll. MediaTek-Prozessor, Helio Octa-Core, also 8-Kern-Prozessor bei 2,2 GHz, wow. 3 GB RAM, wie es sich gehört heutzutage. Front-Facing-Kamera, 4 Megapixel, Ultrapixel und die normale Kamera, 20 Megapixel. Duo-Kamera, sehr schön. 32 GB interner Speicher, Fingerprint-Sensor, naja, den kann man ja noch überkleben. LTE, 2048 mAh Akku. Und damit wäre es technisch gesehen sehr, sehr gut. Preislich gesehen wird es auch gut sein in China. Aber leider wird es wohl so schnell nicht verfügbar sein, wie das aussieht. Da habe ich eben auch gelesen, dass HTC das erstmal nicht plant. Schade. Sehr, sehr schade. Deswegen, tja, nur eine Randnotiz und keinen Hype um das HTC One M9 Plus. Sehr, sehr schade. Google Calendar. Da habe ich mich die Woche wieder aufgeregt. Achtung! Rio-Rant! Yay! Und zwar an die Benutzer. Genau, Benutzer. Benutzer sind anscheinend Gewohnheitstiere. Sie können eine bessere Kalenderdarstellung einfach nicht verkraften. Google hat einen mutigen Schritt unternommen und hat endlich diese unsinnige monatliche Ansicht rausgenommen. Unsinnig, ich sag's euch mal. Da hat man ein Handy-Display mit winzig kleinen Vierecken, ja, für jeden Tag eines, ja, monatliche Übersicht, ja, mindestens 30 Blöcke, ja, oder mindestens 31 Blöcke müssen ja auf dem Bildschirm dann auch Platz haben, ne? Also sieht man dann zum Beispiel so Ansichten wie Rubens oder Mom in to oder Coffee und so weiter, ja, oder Vintage. Das ist dann offenbar das, was die Leute wollen. Denn viele haben gejammert, als Google dann gesagt hat, was soll denn der Müll? Den schaffen wir ab. Wir machen ein schönes Agenda unten dran und oben, so wie bei einem normalen Kalender, eine Kalenderübersicht, wo man die Wochentage sieht, das Datum und so weiter und Markierungen natürlich drauf hat, wo ist ein Termin an welchem Tag, ja, wo man dann komfortabel draufklicken kann und unten schön in der Agenda angezeigt wird, was passiert. Und ansonsten wird angezeigt, was eben jetzt als nächstes anliegt, zum Beispiel eben, was im 8. dann, ab 8. dann anliegt, was gemacht werden muss. Ja, in der nächster Zeit, wo man auch scrollen kann und so weiter und so weiter. Alles wunderbar. Nur die Google-Mitarbeiter haben nicht bedacht, dass die Leute lieber bei ihrem Mist bleiben wollen, ja, als was Neues zu akzeptieren, was unbestreitbar besser ist. So, unbestreitbar, jetzt wird Stoff wahrscheinlich herbe Kritik anstecken. Wäre für mich unbestreitbar. Ich hätte es an Google ihr seiner Stelle nicht getan. Ich hätte es nicht gemacht, ja, die Monatsansicht. Das wirklich eins von den unsinnigsten Sachen ist, das hat mich schon immer dermaßen gefuchst, ja, diese Monatsansicht. Ich habe mich immer gefragt, was soll denn der Kram? Ja? Was soll denn das? Da kann man nichts erkennen, es sieht bescheuert aus, ja? Und bei einer Agenda-Übersicht kann ich gleich mal sehen, sofort sehen, was liegt in der nächster Zeit an. Ja, oben sehe ich, ah ja, hier, oh, was ist das? Da kann ich noch gucken, da ist noch ein Termin angetragen, da ist noch ein Termin, aber ich kann das erstmal wunderbar gleich sehen. Agenda-Ansicht, sehr, sehr wichtig. So. Ich hoffe, dass die Agenda-Ansicht bleibt. Ich habe nämlich das Update noch nicht in Aktion gesehen. Ja. Aber das ist doch mal wieder bezeichnend, ja, wie jede Form von Weiterentwicklung mit Protest kombiniert wird. Und Google leider einmal mehr wieder zurückgerudert, ja, bei Sachen, die richtig sind. Ja. Ich meine, Google ist eine nette Firma. Die hören auf die Benutzer. Und wenn viele Benutzer sagen, nö, das mag ich nicht, dann ist Google viel netter als ich. Ja. Und sagen dann, ja, okay, wenn es so viele wollen, dann machen wir es halt anders da. Ja? Ich würde das sagen, nö. Machen wir nicht anders da. Ja? Weil das Kacke ist, das anders da. So sieht's aus. Ja, aber ich bin halt auch nicht so lieb wie Google. Ja? Sagen. Gut, so, das war jetzt der Rearrant. Ja, musste sein. Kalender, ja, und ich bleib bei der Agenda-Übersicht. Ich habe zwar keinen Google-Kalender installiert aus den bekannten Datenschutzgründen, aber auf meinem Kalender ist es die Agenda-Übersicht und keine, oh, guck mal, das sind ein paar Buchstaben irgendwo im Monatsübersicht, ja? Genau, so. Rant End. Dropbox arbeitet an einem Google Docs-Konkurrent. Ja, so sieht's aus. Und jetzt, bevor Google anfangen muss zu zittern, ich weiß ja nicht genau, ja, Evernote ist auch im Fokus von Dropbox, ja, denn mit Cloud Space, mit Cloud Speicher alleine kann man heutzutage eben niemand mehr aus dem Ofen hinterm Ofen hervorlocken. Ja, da bieten andere Firmen mehr, wie zum Beispiel eben Google, ja, und Evernote, die nicht nur Platz in der Cloud anbieten, sondern auch die entsprechenden Tools dazu haben, um diesen Platz auch zu nutzen, ja, mit Google Docs beispielsweise. Und da möchte eben jetzt Dropbox nicht hinten anstehen. Ja, eigentlich ganz okay, aber ja, ich muss es leider mal wieder sagen, auch wenn es vielleicht einige nervt, aber sponsored by US Government, ja, Condoleezza Rice ist im Vorstand von Dropbox, ist damit also verbandelt, und deswegen natürlich vollkommen indiskutabel, also Dropbox ist die Schleuse der NSA. Man kann es ehrlich sagen, und auch Edward Snowden warnt davor, vor Diensten wie Dropbox eben, dass hier das ein Einfallstor ist, ein Honeypot und mehr nicht. Also gegenüber Dropbox ist Google die Sicherheit in Person. Ja. So. Amazon Prime Music ist jetzt auch auf Android verfügbar in den USA. Also bevor er jetzt in Jubelstürme ausbricht, ja, auf normalen Android-Geräten können die Benutzer in den USA jetzt Prime Music nutzen. Prime Music ist die sogenannten Prime Stations, also wie Radiostationen, wenn man so möchte, ja, wo eben Amazon dann nach Auswahl einer Richtung selbst Musik zusammenstellt und dann eben spielt kostenlos für Amazon Prime Mitglieder, und für viele ist das eben, ist kostenlos mit Amazon Prime dabei auch ein Grund, das tatsächlich zu nutzen, und es ist ja auch tatsächlich so, man sieht es auch so zum Beispiel bei diesem Listen Now, was eben Google was eben auch Google Play Music anbietet, ja, das ist sehr sehr beliebt, wo man einfach nur so jetzt spielen Musik, ja, die ich hören will, zack, auswählt, und ohne dass man jetzt da spezielle Musik auswählen muss. Das ist eine sehr beliebte Funktion, was ich auch teilweise nachvollziehen kann. Gerade wenn man zum Beispiel im Auto Musik hört, dann will man ja nicht hier die Musik auswählen, was man jetzt in der nächsten halben Stunde hört, sondern dann sagt man, ja, die Musik so in der Art, jetzt möchte ich hören, zack. Ne? Also warum nicht, ja. Von daher ist das schon auch beliebt gewesen. Und jetzt wird es sicherlich noch wesentlich beliebter, dass jetzt eben normale Android-Geräte hier diese Prime Stations empfangen können. Prime Stations ähnlich wie Pandora, ja, der Musikdienst. Einfach, aber eben, man kann nicht direkt jetzt eingreifen und hier suchen. Also keine Musik-Flatrate in dem Sinne. Ja, wie jetzt zum Beispiel das Google Play Music All Access oder die YouTube Music Key, sondern eben eine Zusammenstellung wie ein Radiosender. Ja, ja, wenn ihr jetzt hier total euphorisch auf den Link klickt, um die Amazon Music App herunterzuladen, dann werdet ihr leider in Deutschland keine Anzeige finden für Stations, in ganz Europa eigentlich nicht, sondern eben nur das, was ihr gekauft habt oder hochgeladen habt in die Cloud bei Amazon, nur das seht ihr, ansonsten seht ihr da drin nichts, weil es die Stations eben nicht gibt bei uns. Ja, und ich denke mal, man kann hier vielleicht auch ein paar Dankeschreiben an die GEMA schicken. Ich weiß es nicht, aber ich vermute mal, dass das ein Problem ist, warum einfach bei uns das immer so entweder länger dauert oder gar nicht funktioniert. Wenn es in anderen Ländern, die ein bisschen fortschrittlichere Musikvermarktungsunternehmen haben, doch klappt. Naja. Was haben wir noch? Das Huawei Snap 2. Huawei, immer wieder schön und gut. Tja, da muss ich jetzt nochmal einen Querverweis machen auf ein Community-Thema. Ja, High-End muss nicht immer sein. Ja, komme ich dann eben nachher nochmal dazu. Aber hier, das Snap 2 ist zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür, dass es ja nicht immer das ein teures High-End-Gerät sein muss. Nein, es muss überhaupt teuer sowieso nicht sein, denn es gibt auch High-End-Geräte, die nicht teuer sind. Vielleicht nicht gerade High-End, aber dennoch gar nicht mal so schlecht, finde ich hier dieses Huawei Snap 2 für unter $200, $179 insgesamt, ja, also ich sag mal, gar nicht so schlecht, aber natürlich werde ich hier auch da gleich mal was dazu sagen. Ein 5 Zoll Gerät mit 294 ppi, das ist okay. 1,2 GHz Quad-Core Prozessor ist sicherlich auch okay. Das ist ein Snapdragon 400. 8 GB Speicher mit Micro-SD-Karte ist zwar, also hart an der Grenze, aber für den Preis durchaus okay. Nicht okay. 1 GB RAM Hauptspeicher. Überhaupt nicht okay. Also 2 GB auch beim billigsten Handy muss sein. Ja. 5 Megapixel Kamera ist dagegen wiederum akzeptabel. 2 Megapixel Kamera vorne, um Selfies zu machen. Naja, auch hat an der Grenze. Akku 200 mAh für die Leistung sicherlich auch durchaus ausreichend, um damit über den Tag zu kommen. Und für $179, wie gesagt, ist das natürlich absolut gut. Also warum nicht? Ja? Für viele ist das Gerät gut und ich werde noch genaueres dazu sagen, eben in der Community-Nachricht. So, wo sind wir zeitlich? Oh, jetzt muss ich mal ein bisschen ranhalten hier. Google Search hört nur noch auf den richtigen Benutzer, zumindest wenn das Update jetzt demnächst erscheint von der Google Search App und man das aktiviert, diese Funktion. Da wird nämlich das auf die eigene Stimme festgelegt, sogenannte Trusted Voices, ja, und damit ist es dann eben möglich, dass nur noch der Benutzer verstanden wird mit diesem zum Beispiel Okay Google, ja, der eben hier erkannt wird und gespeichert wird und damit wieder ein klein wenig Sicherheit mehr und vor allem das lästige Problem, dass wenn jemand im Netcast beispielsweise sagt Okay Google, ja, dass dann alle Handys, die das dann eben gerade im Lautsprecher hier empfangen haben, gerade jetzt angehen und hier warten auf eine Spracheingabe, ja, das passiert öfters, ne? Soll ich nochmal? Okay, Google. Aber das könnt ihr jetzt demnächst abschalten, ich weiß, ich bin gemeint, Entschuldigung. Das könnt ihr jetzt demnächst abschalten, so dass auch wenn der Rio hier im Netcast dieses Zauberwort sagt, dass euer Handy einfach stumm bleibt, ja, denn der Rio hat keine Berechtigung auf eurem Handy, ja. So sieht das aus. Gut, Pixel waren bei Sharp. Sharp bringt jetzt ein Handy raus mit ihrer Auflösung, nämlich 3840x2160 Bildpunkte mit 806 Pixel per Inch. Also ich krieg die Krise, wenn ich das höre. Warum so viel Pixel? Das menschliche Auge ist beim 5,5 Zoll Display gar nicht. Es ist gar nicht möglich medizinisch, dass das überhaupt ausgenutzt werden kann, ja. Aber der Pixelwahn wurde halt ins Leben gerufen, jeder weiß von welcher Firma, jetzt geht er halt hier weiter und es gibt tatsächlich Leute, die sagen, je mehr Pixel, desto besser. Aber okay, nehmen deswegen weniger Akkuleistung in Kauf. Das heißt, der Akku geht schneller leer. Unglaubliche Geschwindigkeitseinbußen werden da fällig. Lieber ruckeln mit vielen Pixeln als flüssig mit weniger Pixel. Das scheint für manche die Prämisse zu sein, aber ich kann nur warnen davor, ja, vor diesem Chaos. Aber okay, was soll's? Für die Pixel-Fanatiker, Fetischisten, ja, die können hier auf jeden Fall dieses Sharp-Handy vielleicht sich aus Japan importieren, ja. Weil auch das wird wahrscheinlich nicht so schnell hier rauskommen. Ja, dann noch schnell die Spezifikation zu dem neuen Samsung Galaxy A8. Ihr werdet's nicht glauben. Ein 5,7 Zoll Display. Jawohl, mit 1920x1080 Bildpunkte. Super AMOLED. Und das ist eine Größe, die gefällt mir. Octa-Core Snapdragon 615 Prozessor, 2 GB RAM ist für so ein Telefon überhaupt nicht okay. 16 GB Speicher, das heißt bei Samsung 8 GB. 16 Megapixel Kamera hinten, 5 Megapixel Kamera für die Selfies. 3050 mAh Akku, das ist gut, aber bei der Displaygröße auch dringend notwendig. Nicht ganz klar ist es, ob ein Micro-SD-Kartenslot dran ist. Aber ich werde da sicherlich auch noch mal was davon sagen, darüber sagen, wenn noch mehr bekannt ist. Ja, auf jeden Fall schon mal schön. Amazon Fire TV bekommt auch ein Update jetzt, müsste in den nächsten Tagen eintreffen. Dann wird es möglich sein, Informationen aus der IMDb, die übrigens auch Amazon gehört, habt ihr das gewusst? Werden dann eingeblendet quasi auf Wunsch in die entsprechenden Folgen, während man die schaut, zum Beispiel Informationen über die Darsteller oder Hintergrundinformationen über die Serie beziehungsweise den Film, den man gerade schaut. Das Ganze wird abgeglichen, wie gesagt, mit dieser Datenbank und dann eben eingeblendet. Meiner Meinung nach ein gutes Feature. Weiß nicht, ob das jetzt am Anfang schon in Deutschland funktionieren wird in Europa, aber auf jeden Fall denke ich, das wird kein Problem sein. Es gibt ja auch die imdb.de und dann könnte man ja auch das damit abgleichen. Finde ich sehr, sehr gut, weil das ist doch immer wieder sag ich mal, ein Pluspunkt für eben das neue Fernsehen, dass man das eben auch so sieht und so Zusatzfunktionen hat. So, jetzt komme ich mal zu den Community-Geschichten. Der Matt Spike schreibt: Hallo, was war das Geschrei groß, als die Google Glass rauskam? Verbot für die Brille in diversen Zonen und Orten, weil die Leute Angst hatten, gefilmt zu werden. Und heute YouNow, Meerkat, Periscope sind der letzte Schrei. Sorry, wo ist der Unterschied? Ja, genau. Der Unterschied, schreibt der Christian, sie sind nicht von Google. Ja, genau. Da hat man weniger zu jammern. Ne? Wenn es kleine Startups sind, dann ist es ja cool. Wenn es Google ist, dann, oh Gott, unsere Daten. Ja. Ja, insgesamt ist die Sache natürlich mit den Smartphones überhaupt, mit den Kameras ein Problem oder auch nicht, je nachdem, wie man das sieht. Ich selbst muss sagen, an öffentlichen Orten sehe ich das ganz, ganz entspannt, weil es gibt auch aus gutem Grund eine Panoramafreiheit auch in Deutschland, auch wenn gerne die Street View Gegner das gern anders da haben wollen. Aber der Fakt ist, dass es ein gesetzlich verbrieftes Recht gibt, eine Aufnahme zu machen, auch wenn darauf Personen zu sehen sind, solange die Personen nicht der Hauptgegenstand der Aufnahme ist. Ja, das heißt also nicht gezielt auf diese Person ist, sondern eben zum Beispiel: Ich gehe durch die Stadt und ach, guck mal, das ist einmal ein schöner Brunnen und dann mache ich ein Foto und ringsrum sind Leute an dem Brunnen und dann darf ich das Foto veröffentlichen. Punkt aus Ende. Und das muss auch so bleiben, schon dürfen wir bald gar nichts mehr machen, was wiederum dann der Meinungsfreiheit und der Persönlichkeitsentfaltung auch gegenübersteht. Ja. Von daher kein Problem mit sowas, solange es im öffentlichen Raum passiert. Im nicht öffentlichen Raum bitte nur mit Genehmigung der entsprechenden Personen dürfte sich eigentlich von selbst verstehen. Deswegen habe ich weder was gegen Google Glass aus der Richtung noch gegen YouNow, Meerkat oder sonst irgendwelche Apps in dieser Sache. Nein, ich denke, dass ich sag, alles, was ich sehen kann, möchte ich auch gerne teilen können, denn das ist Teil meines Lebens und wenn ich mein Leben im Internet veröffentliche, dann muss das auch mit veröffentlicht werden. Ich hatte früher auch mal ein T-Shirt an, ja, auf dem draufgestanden hat: Achtung, ich habe einen Blog und ich werde es benutzen. Ja? Das heißt, Leute, wenn ihr nicht wollt, dass ihr in meinem Blog endet, dann haltet euch fern von mir, weil mein Leben wird im Blog festgehalten und basta. Ja? So sieht es aus. Und ich finde, das ist auch ein Recht, den das jemand hat. Ja? Natürlich muss man darauf achten, gerade bei schwierigen Sachen, ja, zum Beispiel Peinlichkeiten dem anderen gegenüber, dass das natürlich nicht einfach so im Internet landet, aber das dürfte sich wohl selbst verstehen, zumindest wenn man einigermaßen soziale Kompetenz hat, um es mal so zu sagen. Ja. Also das ist die minimalste Voraussetzung meiner Meinung nach, dass man sowas respektiert. Aber es muss einem auch klar sein, gerade im öffentlichen Raum, dass man auch die Rechte von anderen respektieren muss, die ihr Leben eben online stellen müssen, wollen, können, dürfen. Ja. Und das gehört auch zur Meinungsfreiheit. Chromebits! Das hat's ja auch für Furore gesorgt. Und der Christian schreibt hier auch, dieser Markt wird doch mega interessant, nicht nur dank Chromebit, genau. Intel hat ja auch diesen Sticker rausgebracht, das habe ich auch erwähnt in diesem Podcast. Hier ist nochmal dieser Intel-Stick verlinkt, der übrigens auch ein Windows-System komplett beinhaltet und ebenso wie der Chromebit einfach an den HDMI-Port angestöpselt wird und schon hat man einen Windows-Computer. Auch nicht schlecht, ja. Und sicherlich, ich sehe auch für diese Anwendung von solchen Computern auf dem Stick durchaus Sinn, und das wird wirklich, denke ich, in der nächsten Zeit noch sehr stark sich verbessern. Genau. Jetzt, Moment mal, das muss ich gerade mal schauen. Ich habe gerade ein kleines technisches Problem. Ja, schon gelöst. Ja, High-End muss das denn immer sein. Ja, deswegen bin ich jetzt auch von diesem Huawei-Gerät nochmal gekommen, das Snap 2. Ja, möglicherweise ist es sogar dieses Y550. Nein, das ist ein anderes. Das kostet sogar nur 67 Euro, ja, mit 4,5 Zoll. Und der Christian schreibt, der High-End-Smartphone wirklich sinnvoll, habe als Zweithandy für die Arbeit folgendes Angebot wahrgenommen. Ja. Oh, eben dieses Y550 und er schreibt hier 67 Euro inklusive Versand. Nach ersten Gebrauch muss ich sagen, bis auf eine bessere Kamera für mich ist eigentlich nichts. Das Teil ist super performant, Snapdragon 410, 64 Bit, obwohl nur 1 GB RAM. Speicher dank SD-Karte ausreichend für mich, Bildschirm für mich auch ausreichend. Habe eigentlich ein LG G3 für damals 450 gekauft und frage mich ernsthaft, ob ich jemals wieder so viel Geld für ein Smartphone ausgeben werde, da ich anscheinend die ganze Leistung nicht mal ansatzweise nutze. High-End nur noch für Zocker, soll das wahrscheinlich sein, jemand ähnliche Erfahrung gemacht. Ja, also ich glaube, ich habe ja auch schon die Erfahrung geteilt des Öfteren. Natürlich muss man nicht immer ein High-End-Gerät haben. Es kommt auch darauf an, was man da nutzt. Ja, Fakt ist natürlich, aktuelle Apps, die sind teilweise dermaßen ressourcenhungrig, dass die oftmals schon auf modernen Handys, also schon High-End-Handys, gerade mal so ausreichend laufen. Ja. Und auch die Google-Applikationen sind da oft keine Ausnahme. Also so Maps auf ein Low-End-Gerät ist wirklich nicht immer perfekt. Das ist so eine Sache, ja. Also als Zweithandy ist es sicherlich sehr, sehr gut, weil man da doch vielleicht einige Hintergrunddienste und Programme nicht laufen hat, Apps nicht laufen hat, die man auf dem Hauptgerät dann eben drauf hat, ja. Ich sehe das zum Beispiel auch hier. Klar, ich benutze mein Nexus S, benutze ich heute noch. Und zwar täglich. Als MP3-Player. Aber wenn ich dann eben mal hier guck, wenn ich da Maps aufrufe, dann werde ich wahnsinnig. Ja, das geht nicht. Da bin ich ein Jahrzehnt zurück da gefühlt. Ja, es ist einfach nicht mehr machbar, weil die Apps einfach zu viele Ressourcen brauchen dann. Ja. Und es geht ja immer weiter. Es geht immer weiter, nicht nur im Bereich jetzt Zocken. Da merkt man es natürlich besonders jetzt erstmal, weil es da jetzt schon so ist, ja. Aber wie gesagt, es kommt immer darauf an, was man macht. Ja, 4K-Video steht vor der Tür, dann Apps mit Augmented Reality integriert, ja, zum Beispiel Ingress ist so ein Teil, also Ingress auf einem Low-End-Gerät, ja, dann dann hat man, glaube ich, kaum noch Chancen, ne? Wobei das ja eigentlich auch als Spiel zählt, aber trotzdem. Es ist einfach eine Abwägungssache. Nicht immer muss ein High-End-Gerät sein, auf jeden Fall, vor allem wenn man dann eben die Preise sieht, wie viel man da sparen kann. Aber ich glaube, als Hauptgerät heute ein G3 ist schon fast schon ist fast schon an der Grenze, ja. Also, sorry. Es kommt da wirklich drauf an, ja. Also mein Octa-Core Tablet Pipo, das muss schon ganz schön schuften im Moment, und ich merke das schon, dass wohl bald mehr als ein einfacher Octa-Core-Prozessor notwendig ist, um hier die Apps da weiter zu in ausreichender Performance hier zu nutzen. Ja, also schon klar. Gut. Dann, was gibt's noch? Moment mal. Wo haben wir das dann? Jetzt muss ich gerade mal schauen. Mensch, da durcheinander. Genau, das war wegen Updates. Aber irgendwie ist der Artikel wohl gerade weg, oder? Nein, hier, genau. Oh ja, der Olaf. Genau, der Olaf schreibt: Nachdem hier schon gefragt werde, muss es denn immer das beste, schönste, neueste Handy sein, stellt sich mir einmal die Frage, muss es denn immer das neueste Android sein? Rio fordert ja immer kategorisch Lollipop. Ich dagegen nehme da lieber die letzte und ausgereifte Version des Vorgänger-Releases als die unfertige Initial-Version des neuesten Releases. Hintergrund ist der LG G3 Lollipop-Update bei einem Bekannten, wohinter er nicht wirklich spürbar besser war, altgewohnt ist in Teilen, aber nicht mehr funktionierte. Ich für meinen Teil werde für mein LG G2 erstmal bei 4.4 bleiben und abwarten. Oft genug habe ich die Erfahrung machen müssen, dass ein Hersteller gefühlt lustlos ein Pflichtupdate nachschiebt und die versprochenen Verbesserungen deutliche Einbußen mit sich brachten. Selbst beim Google Nexus. Wie geht's euch? Habt ihr gute Erfahrungen mit Lollipop gemacht? Oder ist euch der ganze Wirbel um das meiner Meinung nach hässliche Flat-Design egal? Also Flat-Design ist auch nicht so meine Sache. Erstmal, genau, das ist eine Frage an die Community, ja, die ich erstmal so weitergeben will, ja. Denn ich finde es ganz, ganz interessant, jetzt mal auch zu hören, was ihr denn generell dazu denkt. Olaf hat ja schon geschrieben, was ich davon halte, ja, also kategorisch Lollipop auf jeden Fall. Das heißt also immer das Neueste, ja, ist Pflicht. Ganz einfach auch wegen sicherheitstechnischen Bedenken, ja. Da kommt immer wieder raus, dass eben Systeme, die nicht mehr weiter geupdatet werden, auch nicht mehr sicher sind. Ja, weil auch Google dann sagt, okay, diese Version, davon kann man nicht mehr ausgehen, dass die noch jemand hat, oder zumindest können wir die nicht mehr unterstützen. Wir haben alle Hände voll zu tun mit den neueren Versionen, und dann werden eben nur die neueren Versionen unterstützt. Ja. Beim G2 würde ich auch sagen, bleib bei 4.4 um Himmels Willen. Ja, weil das ist natürlich eine Sache durch das Wollen der Updates, ja, lassen sich die Hersteller auch dazu durchringen, Updates zu machen für Handys, für die eigentlich dieses Update nicht mehr geeignet ist. Ja. Nun möchte ich das zwar jetzt nicht unbedingt bei Lollipop und KitKat sagen, aber eins ist klar, wenn ihr mit KitKat schon an der Grenze seid, und mit einem G2 ist man meiner Meinung nach heutzutage an der Grenze angelangt, dann wäre es nicht empfehlenswert, ein neueres Betriebssystem aufzuspielen, denn dann werden auf jeden Fall noch weitere Ressourcen verbraucht von diesem Gerät, und möglicherweise wird es dann langsamer und nicht mehr so gut zu benutzen. Ich habe das zum Beispiel gesehen bei einem Galaxy Neo V. Ja, Mit dem 2.3.6 lief alles wunderbar. Dann kam das Ice Cream Sandwich Update und dann ging das Telefon in die Knie, weil einfach Ice Cream Sandwich zu ressourcenhungrig war. Das war einfach nicht mehr richtig für das Handy. Hat man ein neueres Gerät, gibt's für mich keine Diskussion. Lollipop. Momentan. Ja, auf jeden Fall. Ja, weil selbst die unfertige Initial Version, ja, hat entsprechend neuere Funktionen, neueres Design, ja, je nach Hersteller natürlich, die nicht ohne Grund gemacht wurden, ja. Und auch hier ist vielleicht, um dem Rearrant nochmal anzuknüpfen, vielleicht auch, ja, wer natürlich so eingestellt ist und sagt, ich bleib lieber bei meinem Altbewerten, wunderbar, ja, der wird auch die Monatsansicht von seinem Google-Kalender vermisst haben, ja. Aber meine Prämisse ist forward forever, backward never. Ganz einfach. Ich will was Neues, und zwar ständig was Neues, und meiner Meinung nach ist es auch mit vielen Vorteilen verknüpft. Oftmals sind eben Sachen auch designmäßig so weit verbessert worden, dass man, ohne dass man das am Anfang vielleicht zu schätzen weiß, weil man sich erst umgewöhnen muss, ja, kommt man dann doch in ein neues Arbeitsschema, wo man sich dann, wenn man zurückblickt, fragt, um Himmels Willen, wie habe ich denn das früher gemacht? Da muss man nämlich nur mal, wenn man so eine Zeit lang mit einem neuen System arbeitet, dann zurückspringen auf ein altes System, und dann kratzt man sich manchmal am Kopf und denkt, oh Gott, was war denn das für ein Mist? Ja? Wie konnte man das nur benutzen? Ja? Als das Android 1.5 rauskam, ja, da habe ich noch gedacht, oh Wahnsinn, das ist das ultimative Handy-Betriebssystem, was soll man denn da noch besser machen können? Als dann Gingerbread rauskam, oh Mann, das ist ja irre, was soll man denn da noch besser machen können? Als KitKat rauskam, Mensch, was soll man denn da noch besser machen können? Das müssen jetzt alle adaptieren, das ist das ultimative Design. So, und jetzt bei Lollipop, wow, Wahnsinn, Material Design, ein vollkommen neues Feeling beim Benutzen vom System. Und ich jede Wette, ja, nächstes Jahr kommt eine Überarbeitung von Lollipop, und es wird das beste Betriebssystem sein, das es jemals gab auf Android. Ganz genau. So ist es. So, dann komme ich mal zur App der Woche, ja. Und auch da zählt ja immer mal wieder was Neues. Ich habe ja berichtet, dass ich mal so einen Taschenrechner-App benutzt habe. Und zwar, die hat mich eigentlich recht begeistert, weil die Notation hat mir sehr gut gefallen und man konnte Fehler leicht entdecken, wenn man das gemacht hat. Die hat sich Mastroid genommen. Allerdings, das Design war dann doch nicht immer so, mit der Zeit nicht mehr so ansprechend. Ja, auch beim Taschenrechner muss es schön aussehen. Und deswegen ist mir letzte Woche was ins Auge gefallen. Das nennt sich Graphic Calculator MathLab. Ja? By MathLab. So. Und dieser Taschenrechner hat wirklich eine, ja, wie soll ich sagen, fast schon komplett neue Art, wie man denn hier die Notation, die man eingibt, auf dem Display sieht. Nämlich mathematisch ziemlich korrekt dargestellt. Ja. Ich bin zwar kein Mathematiker, aber das sieht sehr mathematisch aus. Ja. Auf jeden Fall übersichtlich meiner Meinung nach dargestellt. Auch hier sieht man Fehler, ja, und kann dann entsprechend korrigieren. Man kann sogar eine Rechenaufgabe, die man vorher schon eingegeben hat, die bleibt auf dem Blatt stehen. Übrigens sehr lustig, sieht aus wie so ein Blatt Papier, also so ein Karo-Papier. Ja. Und kann man die einfach anklicken und dann zum Beispiel nachträglich noch verändern, ja. Zum Beispiel, wenn man da einen Fehler gemacht hat, dann klickt man einfach diese Rechnung an, ja. Auch wenn das eine ellenlange Formel ist, ja? Zum Beispiel habe ich hier mal eingedrückt, 52 mal 9 geteilt durch 56 durch 2 plus 3 minus 20 mal, Klammer auf, 3 mal Pi, ja, und das Ergebnis davon. Und dann könnt ihr zum Beispiel sagen, oh Gott, ich habe jetzt in der Formel echt einen Fehler gemacht, das soll doch keine 56 sein, um Himmels Willen, das ist doch eine 57. Und einfach anklicken, ändern und alles wird wunderbar. Ja, alles wird wunderbar. Super, oder? Ist das nicht schön? Und die Notation sieht entsprechend auch fantastisch aus. Man kann das dann sogar als also abspeichern als Text oder in der eigenen Bibliothek von diesem Taschenrechner speichern, ja, so dass man die auch jederzeit wieder vorrufen kann. Das heißt also, wenn man zum Beispiel Formeln hat, die man öfters verwendet, kann man einfach so eine Formel speichern und dann eben leicht abrufen und die entsprechenden Werte eben ersetzen als Text. Oder man kann es sogar als Image abspeichern, als Bild abspeichern, weil das sieht halt auch grafisch hier recht gut aus, so dass man auch, wenn man diese Formeln zum Beispiel auf Google Plus, ja, shared, kann man die dann entsprechend korrekt dargestellt als Bild abspeichern. Es gibt eine kostenlose Version im Play Store, die ist leider mit Werbung versetzt, durchsetzt, ja. Was natürlich beim Taschenrechner manchmal doch ziemlich nervig ist. Ja. Aber zumindest mal zum Reinschnuppern kann man das ja mal ausprobieren. Und wenn einem das gefällt, es gibt eine Pro-Version für 4,49 €. Da ist dann natürlich keinerlei Werbung mehr vorhanden. Und wenn man den dann also nutzt, dann ist das auch eine schöne Sache. Ich habe mir da die Pro-Version zugelegt. Denn ich brauche beim Geocachen das öfters mal. Und auch wenn ich mit Mastroid soweit eigentlich zufrieden war, finde ich die Darstellung und die Einfachheit vor allem beim Ändern von diesen Formeln doch so toll, ja, dass es durchaus gut ist. Ich muss natürlich in der Praxis das beim Geocachen noch probieren, weil die korrekte mathematischen Darstellung der Brüche, ja, ist natürlich eine kleine Herausforderung, wenn man dann diese Formel wieder umsetzen will. Allerdings ein Klick auf diese korrekt dargestellte Formel und man kriegt es natürlich auch so, wie man das eingetippt hat und kann dann natürlich auch das entsprechend wieder ändern, auch wenn man unter Druck, ja, was sucht und die Formel extrem kompliziert ist, es fängt an zu regnen und man hat einen Fehler gemacht. Und so kann man den Fehler optimal finden und ausmerzen und das Ganze dann noch schön sehen. Ja, die grafischen Funktionen habe ich jetzt gar nicht erwähnt, aber natürlich ist die grafische Darstellung hier ein Eckpfeiler dieses Taschenrechners, sei es von der einfachen Sinuskurve bis zu kompliziert dargestellten mathematischen Berechnungen, kann man alles wunderbar hier darstellen und da gibt es auch spezielle Funktionen dafür, ja. Multiple Funktionsgrafiken sind da möglich. Für den das sagt, Polargraphs, ja, und auch das Ganze kann man dann auch mit Pinch to Zoom eben vergrößern, verkleinern. Auch Fullscreen-Grafiken kann man das sehen, wenn man das in Landscape hält. Und. Also vieles, was eben da möglich ist. Und man kann die Tables sogar auch als CSV abspeichern und dann mit einer Tabellenkalkulation und zum Beispiel Google Docs Spreadsheet wieder laden, ja, und dann dort verwenden. Sehr schön. Damit sind wir am Ende vom Uncast für diese Woche. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos, Kritik habt, nur her damit. Google Plus Uncast. Dort findet ihr die Uncast Community dann. Und dort könnt ihr alles loswerden. Die ganzen Links und Informationen in der Sendung oder von der Sendung, die findet ihr auf uncast.thenetcast.com. Uncast.thenetcast.com. Bitte immer an die Mehrzahl denken, ja. Thenetcasts.com. Sonst landet ihr irgendwo anders da. Das wollen wir. Und damit, wie immer, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif. Und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss! world.